Der besiegte Herzog von Balladen von Karl Spittler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Herr von Neustrien, Ludovic, hat in der Feldschlacht Missgeschick. Die Feinde machten Beute, drob mäueten die Leute. In Grimmig eilt er nach dem Thron, drauf saß sein Schwager Hilprich schon. Flug sammelt er die braven Pfalz, Mark und Weißgrafen. Sie konnten itzt nicht kommen, sie husteten, die Frommen. Im Reichsrat stracks erschienen, traf er verwünschte Mienen, die Reden reserviert, die Blicke ungeniert. Sie sagten weder ja noch nein, doch keine mocht ihm Folge leihen. Da sprach zu seinem Marischal, Gaston von Tours, dem Seneschal, Seigneur von Brie und Armagnac, der Herzog, »Riech, welch Hundepack, sist eine wie die andern gleich, fort aus dem schnöden Neusterreich, sist eine wie die andern, lass uns von hinnen wandern.« Und wie sie sich in finsterer Nacht, selbst Bandeschweigen aufgemacht, von Heimat und Allodien, mit wenigen Kleinodien, da schwur in seinem bittern Groll der Herzog Ludwig unmutvoll. Eh, dass ich bitt und demandier von jenen Schranzen Nachtquartier, eh, will ich bei den Säuen des Schlummes mich erfreuen. Verglichen mit der Christenheit schätzt ich des Schweines Sauberkeit, Sturz in des Unglücksfalle, verleugnen sie dich alle. Sprach's, und zu einer Meierie kundurt er jetzt den Herrn von Brie. Von diesem biedern Meiersmann nehm ich allein ein Obdach an. Er ist nicht fein von ferne, allein es tut es gerne. Hey, welch sollener Augenblick, wenn ich, salviert von Missgeschick, vereinst in meinem festen Schloss, dem schamvergessenen Adelstroß, mit bissigem Pläsiere den Meier präsentiere. Zwar seine Hutte troff von Schmutz, doch bot sie mir in Unglück Schutz. Ihn will ich adoptieren, euch soll mein Schwert punieren. Hierauf, mit gnadenvollem Blick, pocht an das Pfötchen Ludovic, den Mais hat's verdrossen, das Pfötchen blieb geschlossen. Der Herzog lacht in seinen Bart, s ist eine wie die andere Art, den Maismann in Ehren, er kann uns etwas lehren. Schilt keine Schurken Glattgesicht, der Grin macht Biedermänner nicht. Auch bei den räudigen Hunden wird Niedertracht gefunden. Nur eins steht fest, auf jeden Fall, s ist einer wie die andern all. Sind aller gleich wie einer, besiegten Herr kennt keiner. Nur du, o Seneschal von Tours, bist treu und edel von Natur. Gold kann ich dir nicht geben, nimm meinen Dank fürs Leben. Er sah sich um bei diesem Wort, da war kein Seneschal mehr dort. Verschwunden war mit Sack und Pack Seigneur von Brie und Armagnac. Ende von Der besiegte Herzog. Aufgenommen von Algie Pagg.